Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt, 34, Tegel, den 27. November 1795. Wie herzlich freue ich mich, liebster Freund, mit jedem neuen Brief von Ihnen, auch neue Nachrichten von Ihrem besseren Befinden, Ihrer heiteren Stimmung und Ihrer unbegreiflichen Tätigkeit zu bekommen. Der gegenwärtige Winter beginnt weit günstiger für Sie als der vergangene, und schon in den letzten Wochen unserer Anwesenheit in Jena bemerkte ich eine große und heilsame Umänderung Ihrer Stimmung. Die körperlichen Ursachen, die daran schuld sein mögen, und einige Veränderungen Ihrer äußeren Lage, selbst Ihre nun freundlichere Wohnung abgerechnet, liegt doch der Grund gewiss vorzüglich in der verschiedenen Art der Beschäftigung, die Sie jetzt und damals trieben. Wohl haben Sie, wie Sie selbst bemerken, einen guten und festen Grund gelegt, der Ihnen die jetzige Leichtigkeit in jeder Art der Arbeit möglich macht. Diesen Grund verdanken Sie doch größtenteils der Ausarbeitung Ihrer Briefe und den Zurüstungen dazu, und natürlich musste diese Periode sich weniger mit unmittelbarem Genuss als mit späteren Früchten belohnen. In jedem Menschen, der sich vorzugsweise mit philosophischem Nachdenken beschäftiget, muss es eine Epoche geben, in welcher die Summe seiner Gedanken Festigkeit und systematischen Zusammenhang gewinnt und die es ihm möglich macht, sich, indem er sicher und fest aufsteht, nach jeder Seite mit Leichtigkeit hinzubewegen. Es scheint mir ein vorzüglich schwieriges Kunststück der Bildung seiner selbst und anderer, diesen Zeitpunkt gehörig zur Reife zu bringen, und es ist schon immer viel, sich nur von dem Wege nicht ablenken zu lassen, die Ernte nicht antizipieren zu wollen und sich nicht durch zu frühzeitige, kleinliche, zerstückelte Unternehmungen zu zerstreuen, da alle Werke, die dem eigenen Geist zu genügen imstande sind, erst jenseits dieser Grenze liegen können. Bei wenigen ist dies so offenbar als bei Kant, wenn man seine früheren Schriften mit den späteren von der Kritik an vergleicht. Jener Zeitpunkt ist in ihm eigentlich sehr spät erschienen, aber aus den Bruchstücken seiner früheren Produkte bemerkt man hier und da Spuren seines Ganges. Ihnen ist es früh gelungen, die Ideen auszubilden, um welche sich Ihre intellektuelle Tätigkeit dreht, und in allem, was ich jetzt von Ihnen lese, selbst in der flüchtigsten Bemerkung in einem Briefe, herrscht eine durchgängige und bewundernswürdige Einheit. Auf diese gründe ich auch meine Hoffnung, dass ungeachtet der unseligen Lage, in welcher selbst der bessere Teil des Publikums sich in Rücksicht auf ihre philosophischen Arbeiten befindet, diese doch nach und nach durchdringen und sich ihre Leser selbst zubereiten werden, nach dem, was Sie mir von Ihren neuesten beiden Abhandlungen sagen, darf ich hierbei vorzüglich auf diese rechnen, wenn immerfort in verschiedenen Gestalten und mannigfaltigen Anwendungen dieselbe Vorstellungsweise wiederkehrt, so muss sie doch endlich auch bei dem am wenigsten vorbereiteten Leser Eingang finden, und es muss sich dann durch die Tat selbst bewähren, das, was in jeder Anwendung die Probe besteht, in sich zusammenhängend und wahr sein muss. Ich bin daher betroffen gewesen, als ich in Ihrem Briefe las, dass Sie für die Horen das philosophische und poetische Gebiet verlassen wollen. Es schien mir durchaus nicht gut, dass Sie Ihre eigene Richtung so durch äußere Zwecke fesseln ließen. Meiner Meinung nach sollten Sie sich, wenn Sie nicht zu dem Schauspiel kommen, ganz frei ihrer Lust überlassen, zwischen philosophischen und poetischen Arbeiten abwechseln und nur bei einer unbestimmten Neigung sich gerade für das Leichtere determinieren. Nichts, was Sie machen, kann untauglich für die Horen sein, und Sie werden Ihrem jetzigen Gange nach von selbst nicht einmal auf so schwierige Materien stoßen, als Ihre Briefe und das Reich der Schatten behandeln. Sie können, dünkt mich, schlechterdings nichts anderes tun, als Ihren Gang fortgehen und für innern Wert und Mannigfaltigkeit des Journals sorgen, und für beides bürgt Ihnen bei Ihren eigenen Arbeiten Ihre Individualität. Nur bei fremden Beiträgen würde ich Ihnen freilich raten, so wenig als möglich Philosophisches und ästhetisch-theoretisches aufzunehmen. Sie können hier, dünkt mich, umso eher ganz frei verfahren, wenn Sie darauf denken, die Horen mit dem nächsten Jahre zu schließen. Auf diese Weise aber, glaube ich, könnten Sie auch fortgehen. Die Abschrift Ihres zweiten Aufsatzes schicken Sie mir ja mit dem 11. Stück. Es ist jetzt schlechterdings meine liebste Beschäftigung, Ihre Arbeiten zu lesen und darüber mit Ihnen zu reden. Auf Schlegels Aufsatz bin ich sehr begierig. Sie haben eine prächtige Akquisition an ihm gemacht. Was betrifft denn der Archenholzische Aufsatz? Neulich war des Koadjutors Bewusstsein in der Litzeit rezensiert. War die Rezension nicht von Erhard? Ich erwarte morgen wieder Gens, der mich immer noch von Zeit zu Zeit besucht und mir ein angenehmer Umgang ist. Überhaupt kann ich nicht sagen, dass mich die Einsamkeit drückt. Nur meine Trennung von Ihnen fällt mir in der Länge schwer auf. Allein bin ich sonst gern, da ich nicht schnell arbeite, nehme ich mir gern viel Zeit für meine Beschäftigungen, und an lebendigem Umgang habe ich ganz so viel ich wünsche an meiner Frau und den Kindern. Ich bin jetzt ganz in der Idee meiner neuen Arbeit. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie mächtig ein aufmunterndes Wort aus Ihrem Munde wirkt. Auf jeden Fall bleibe ich bei diesem Entschluss, und ich denke, er soll gelingen. In den ersten Tagen habe ich bloß über die ungefähre Art nachgedacht. Das Thema im Ganzen ist, wie Sie es selbst bestimmen, eine Charakteristik des griechischen Geistes. Es ist so der wichtigste Teil des Werks, was ich mir einmal zu liefern vorgesetzt hatte, eine mit ausführlichen historischen Beweisen belegte Schilderung des griechischen Charakters. Den griechischen Geist überhaupt aber zu charakterisieren, ist ein Gegenstand von sehr großem Umfang. Um mich also nicht gleich in ein zu großes Ganzes zu verirren, nehme ich bloß für jetzt den dichterischen Geist. Allein auch hier muss ich noch kleinere Abschnitte machen. Ich habe überlegt, dass es nicht möglich ist, auch nur die Hauptzüge des griechischen Dichtergenies in einem Aufsatz zu schildern, ohne entweder unbestimmt und unvollständig oder zu abstrakt und dunkel zu werden. Es würde nur damit wie mit dem hohen Aufsatz gehen, der auch statt die Reihe jener projektierten Aufsätze anzufangen, sie hätte beschließen sollen. Auch müsste ich, wenn ich nun nach jenem Aufsatz an das Einzelne gehen wollte, mich nur wiederholen und würde in der ersten Abhandlung fast gar keine Beispiele bringen können, ohne der Allgemeinheit zu schaden. Ich denke also von dem Besonderen anzufangen, zuerst bloß beschreibend zu Werke zu gehen und die Resultate immer nach und nach zu einer größeren Allgemeinheit zusammenzuziehen. Die Hauptmasse, in welche das Ganze zerfällt, sind ganz natürlich die epische Dichtkunst mit Inbegriff der bukolischen, die tragische, komische und lyrische im weitesten Verstande. Am zweckmäßigsten würde man, glaube ich, mit der epischen anfangen, auf diese die lyrische folgen lassen und mit der dramatischen den Beschluss machen. Denn wie Sie mir hoffentlich beistimmen werden, ist die Haupttendenz der echt griechischen Stimmung episch und die griechische dramatische Poesie eine, sogar nicht immer sehr künstliche Zusammensetzung der epischen mit der lyrischen. Dennoch will ich mit der lyrischen den Anfang machen. Mein nächster Grund ist hier bloß der, dass von Homer, der die Epopöe doch fast allein ausmacht, schon gerade jetzt so viel gesprochen ist und dass ich meinem Aufsatz über die minder bekannten lyrischen Dichter schon von selbst mehr Interesse geben kann. Auch habe ich in ihnen mehr vorgearbeitet. An sich aber ist es auch nicht übel, die griechische Individualität an ihnen zu zeigen, da sie in den lyrischen Stücken weit mehr als Eigentümlichkeit als in der epischen erscheint und ich dadurch, dass die lyrische Poesie in so genauem Zusammenhange mit dem Charakter und der Empfindungsweise steht, mehr Veranlassung erhalte, die Seelenstimmung der Griechen überhaupt zu entwickeln. Bei den Lyrikern habe ich nun wieder drei Hauptmassen. Erstens Pindar, zweitens die Chöre, drittens die Fragmente der übrigen Dichter und die anderen Stücke der sogenannten Anthologie. Auch könnte ich es ja wohl auf diese Weise in drei Aufsätze teilen. Hätte ich erst einen oder ein paar solcher Aufsätze fertig, fertig, so könnten sie einzeln für die Horen dienen. Was aber das Ganze betrifft, so werden mir die einzelnen Bearbeitungen selbst besser die Art in die Hand geben, wie ich diese zusammenordnen kann. Jetzt habe ich angefangen, an den Pindar Hand anzulegen, der die Grundlage ausmachen soll. Indes werde ich zugleich die Chöre vornehmen, um zu sehen, ob diese sich besser dazu schicken. Sie sehen, dass ich nun eile, mich an eine bestimmte und kleinere Arbeit zu binden. Ich kenne mich, wie leicht ich mich durch größere Plane zerstreue. Bin ich aber mit dieser Arbeit erst im Gange, so entwerfe ich doch vielleicht einen Plan des Ganzen, mich zu leiten und ihn ihnen mitzuteilen. Bei den einzelnen Aufsätzen denke ich, historische Details, die nicht ganz bekannt sind und zur Sache dienen, nicht zurückzuweisen. Ich denke immer, die Klarheit gewinnt, wenn ich der Wirklichkeit oder der Tatsache nahe bleibe. Ich bitte Sie jetzt recht sehr um Ihre Meinung über diesen Plan. Ich könnte ihn sehr leicht umändern, wenn Sie es für nötig fänden. Denn da ich doch einmal das ganze Feld bearbeiten will, so ist nichts verloren, und was die Dichter betrifft, so bin ich in jede Gattung gut genug eingelesen, dass ich zugleich die lateinischen und neuern Hauptdichter derselben Gattung für mich studiere und als durch den Kontrast oder die Ähnlichkeit erläuternd manchmal gebrauche, versteht sich von selbst. Die Hauptschwierigkeit ist unstreitig die philosophische Theorie der Dichtungswerke, die zur Würdigung einer individuellen vorausgesetzt werden muss und doch weder in den Köpfen der Leser noch in einzelnen Büchern bestimmt vorhanden ist. Hier kostet es nun doppelte Mühe, sowohl die wahren Begriffe aufzufinden, als sie auf eine ungezwungene und präzise Weise einzuflechten. Der erste Teil der Arbeit ist mir indes durch Sie schon unglaublich erleichtert. Sie sehen, lieber Freund, dass ich mit Eifer und Wärme ans Werk gehe. Auch am Ausharren soll es nicht liegen. Über das Übrige mögen dann günstige Götter walten und vor allen Dingen ihre Teilnahme, die eine ganz eigene Kraft für mich besitzt. Ich muss hier schließen. Antworten Sie mir doch, liebster Freund, über groß. Ich möchte ihm nicht gern eher schreiben und meine Antwort doch auch nicht so lange aufschieben. Von meiner Frau tausend herzliche Grüße an Sie und Lolo, der wir beide sehr für Ihre Briefe und prächtigen Geschichten danken. Ihr H.